Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen. Wirtschaft und Umwelt. Kein Symbol steht für die Energiewende, so wie ein Windrad in der weiten Landschaft. Also klettern wir doch mal eines hoch mit den beiden Monteuren Bernd und Fabian. Wir haben innen quasi eine Steigleiter, die senkrecht bis nach oben zur Gondel geht. Im Inneren des Turms steigt Fabian mit schnellen Schritten die Leiter nach oben. Schwindelfrei muss man sein und nicht nach unten gucken, sagt er. Auf einer Zwischenplattform wartet er kurz auf seinen Kollegen. Bernd ist gut 10 Jahre älter und hat schon ein kleines Bäuchlein. Auf seiner Stirn bilden sich die ersten Schweißperlen. Wir haben jetzt circa die Hälfte. 1 bis 4 Mal pro Tag müssen die Windradmonteure die Leiter nach oben steigen. Dann schläft man abends gut. Oben angekommen in gut 100 Metern Höhe. Bernd und Fabian habe ich vor gut 4 Jahren getroffen. Damals war die Auftragslage für die Windbranche schon gut und sie wurde noch besser. Inzwischen stammt 9% des erzeugten Stroms in Deutschland aus der Windkraft. Und insgesamt liefern die Erneuerbaren 26% des Stroms. Aber das Image von Sonne, Wind und Biomasse ist zumindest in der Berichterstattung oft negativ. Erneuerbare hätten den Strompreis auf inzwischen durchschnittlich 29 Cent pro Kilowattstunde hochgetrieben. Aber stimmt das? Der Einkaufspreis für Strom liegt an der Börse in Leipzig heute so niedrig wie nie bei 2,7 Cent. Tobias Feld über eine Studie, die die These vom teuren Ökostrom entsorgen will. Über die Kosten der geplanten Energiewende ist ein heftiger Streit entbrannt. Politiker der Koalition schätzen die Belastungen durch einen Ausstieg aus der Atomenergie auf mehrere Milliarden Euro im Jahr. Peter Altmaier zieht die Notbremse mit einer sogenannten Strompreissicherung, will der Umweltminister dafür sorgen, dass die Energiewende bezahlbar bleibt. Altmaier sieht die Verbraucher nahe an der Belastungsgrenze. Sie sei ein Wahnwitz mit System, schreibt der Spiegel. Und das Handelsblatt sah ihretwegen eine Kostenlawine anrollen. Beim Thema Energiewende dominiert in deutschen Medien das Bild von der teuren Energiewende. Die Erneuerbaren, so der Tenor, seien verantwortlich für den Anstieg des Strompreises in den vergangenen 15 Jahren. Vor diesem Hintergrund trieb Jürgen Karl die Frage um, wie teuer und sicher wäre der Strom in einem Deutschland ohne erneuerbare Energien? Die Alternative zur Energiewende wäre auch nicht billiger gekommen. Es ist tatsächlich so, dass Energiepreise werden steigen. Wir verheizen heute überwiegend fossile Energien, die immer knapper werden. Und damit ist klar, also, dass der Strompreis und die Energiekosten allgemein steigen werden, steigen müssten. Sagt der Professor für Energieverfahrenstechnik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. In ihrer von den Medien wenig beachteten Studie untersuchten sie die Einkaufspreise an der Leipziger Strombörse in den Jahren 2011 bis 2013. Sie bereinigten den Strompreis um die Förderkosten der erneuerbaren Energien, die sogenannte EEG-Umlage. Betreiber von Ökostromanlagen erhalten daraus eine Vergütung auf ihren ins Netz eingespeisten Strom. Das Ergebnis: ohne die Erneuerbaren wäre der Strompreis noch stärker gestiegen. Es ist tatsächlich so, dass die Strompreise sich in den letzten Jahren auch deutlich nach oben entwickelt hätten, auch wenn wir keine erneuerbaren Energien im Netz gehabt hätten, auch wenn der Endverbraucher keine EEG-Umlage zu bezahlen hätte. Und zwar einzig aus dem Grund, weil sich das Stromangebot in Europa ohne die erneuerbaren Energien deutlich verknappt hätte. Wir hätten durch Gaskraftwerke deutlich mehr Strom erzeugen müssen aufgrund der hohen Gaspreise, wären auch diese Erzeugungskosten deutlich höher gewesen. Dank immer mehr erneuerbarer Energien sei der Börsenpreis für Strom im Jahr 2013 auf rund 3,8 Cent pro Kilowattstunde gefallen. 2 Jahre zuvor lag er noch deutlich höher. Und dieser Preisverfall durch die Erneuerbaren zeige sich noch deutlicher, wenn man Wind, Sonne oder Biogas aus der Rechnung entferne. Ohne die Erneuerbaren wäre eine Kilowattstunde an der Leipziger Strombörse inzwischen mehr als doppelt so teuer. Im Jahr 2011 hätte sie 8,4 Cent gekostet. Im Jahr 2013 schon 9,1 Cent, so rechnet es Jürgen Karl vor. Trotz fallender Börsenpreise mussten Privatkunden jedoch im selben Zeitraum 5 Cent mehr für ihren Strom bezahlen. Das liegt auch an der EEG-Umlage, die jedoch nicht allein den Umbau der Energiewirtschaft subventioniert, wie Karl erläutert. Durch die Energiewende sind die Strompreise eben auf einem historischen Minimum. Nirgendwo in Europa genießen die energieintensiven Unternehmen so geringe Strompreise wie in Deutschland. Und das ist ganz klar die Folge der Energiewende, dass es eben dieses Überangebot an Wind und vor allem auch in den Mittagsstunden gibt. Und dadurch sind tatsächlich diese energieintensiven Unternehmen die Gewinner der Energiewende. Ursprünglich sollte das Erneuerbare Energiengesetz einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Laut dem Forscher der Universität Nürnberg-Erlangen kamen die niedrigen Börsenpreise aber allein den energieintensiven und damit oft emissionsreichen Betrieben zugute. Dank des Booms der Erneuerbaren und dem damit verbundenen sinkenden Börsenstrompreis hätten diese Unternehmen allein im Jahr 2013 11 Milliarden Euro an Energiekosten eingespart. Das Erneuerbare Energiengesetz entpuppt sich demnach als milliardenschwere Entlastung für die energieintensive Wirtschaft auf Kosten privater Endverbraucher und der übrigen Unternehmen. Die Forscher korrigieren aber nicht nur das Bild von der teuren Energiewende. Ohne die Erneuerbaren wäre es längst zu Versorgungsengpässen gekommen. Es war im Jahr 2013 bereits so, dass an 269 Stunden des Jahres mit der konventionellen Kraftwerkskapazität die Nachfrage nicht mehr gedeckt hätte werden können an der Leipziger Strombörse. Das heißt, es wäre an 269 Tagen des Jahres zu Versorgungsengpässen, möglicherweise zu Blackouts gekommen. Und wir müssen tatsächlich froh sein, dass genau in dieser Zeit die erneuerbaren Energien vorhanden waren und die fehlende konventionelle Kapazität kompensiert hat. Die Erneuerbaren und wer von ihnen tatsächlich profitiert hat. Tobias Feld über eine Studie der Uni Erlangen-Nürnberg. Der zweite Profiteur der Energiewende ist der Staatshaushalt. Umsatzsteuer und Stromsteuer machen allein knapp ein Viertel des Strompreises aus. Aber auch immer mehr Bürger wollen mitverdienen an der Energiewende und treten sogenannten Energiegenossenschaften bei, um langfristig Photovoltaikanlagen und Windräder zu kaufen und zu betreiben. Oder man fördert Einzelprojekte, gibt einen Kredit, um später sein Kapital samt Renditen über 6% zurückzubekommen. Anke Petermann war bei so einem Windrad in Rheinland-Pfalz, das eine Genossenschaft mit Hilfe von Bürgerkrediten kaufen will und dafür erstmal einen Werbefilm dreht. So muss ich mich denn hinstellen? Ich fände es ganz cool, wenn also du dich so... Also die beiden Windräder gehören auch dazu, ne? Ja, das kommt schon noch dazu. Okay. Lisa Reinhardt betreibt das Marketing für das Internetportal Leih deiner Umwelt Geld. Kai Voss-Henrich ist Vorstand einer Kölner Energiegenossenschaft. An diesem grauen Morgen treffen sich die beiden an einem Windrad in Hinterweiler in der Eifel. Das und zwei andere will die Genossenschaft kaufen. Ein Imagefilm auf dem Portal Leih deiner Umwelt Geld soll dem Projekt und der Genossenschaft ein Gesicht geben. 750.000 Euro wollen Voss-Henrich und seine Genossen von Bürgern bundesweit einsammeln. Der Mann, der vorm Windrad um das Vertrauen potenzieller Geldgeber werben will, strafft sich. Kamera läuft. Hallo, mein Name ist Kai Voss-Henrich, Vorstand und Geschäftsführer der Energiegewinner EG aus Köln. Die Energiegewinner sind eine Bürgerenergiegenossenschaft. Derzeit haben wir 220 Mitglieder. Wir realisieren Projekte hauptsächlich im Solarbereich, aber seit letztem Jahr auch Windkraftanlagen. Warum die mitgliederstarke Genossenschaft die Agentur Leih deiner Umwelt Geld einspannt und einen PR-Film auf deren Portal bezahlt, begründet der Geschäftsführer der Kölner Energiegewinner so. Was wir wollen als Genossenschaft ist, möglichst viele Bürger an der Energiewende beteiligen. Das Volumen der Windkraftanlagen, die wir halt jetzt erworben haben, das kriegen wir halt über unsere Mitglieder nicht so schnell eingesammelt. Da hilft uns einfach Leih deiner Umwelt Geld, mehr Bürgerinvestoren zu finden. Menschen also, die sich mit der Solaranlage auf dem eigenen Haus nicht zufrieden geben. Immer mehr Deutsche sind bereit, Hunderte oder Tausende von Euro aufzubringen, um der Energiewende einen Schub zu geben. Mit Zinsen zwischen 3% und 7% pro Jahr, je nach Projekt und Laufzeit, bieten die Umweltkredite eine willkommene Entlohnung fürs Klimaschutzengagement. Als Energiegenosse und Beobachter ist an diesem Morgen Christian Grohmann mit in die Vulkaneifel gereist. Mitglied der Kölner Energiegewinner ist Grohmann, weil er in nachhaltige Projekte investieren will und seinen Anteil an der professionell geführten Genossenschaft als sichere Geldanlage betrachtet. Wie aber sieht das mit den Bürgerdarlehen für Leih deiner Umwelt Geld aus? 80 bis 100 Kleinanleger mobilisiert der Finanzdienstleister pro Vorhaben. Für den Windpark Hinterweiler wirbt das Portal mit dem Slogan »Starke Gemeinschaft, stärkere Rendite«, 6,5% per anno fix. Auf das Risiko kommt die 22-jährige Lisa Reinhardt aus freien Stücken zu sprechen. Wir sind natürlich verpflichtet, über eventuelle Risiken aufzuklären. Das machen wir auch, weil man muss sich bei diesen Projekten eben auch bewusst sein, das Gesamtausfallrisiko besteht immer. Wer mit einem Bürgerkredit den Klimaschutz voranbringen will, kann das bei Leihdeiner Umwelt Geld und ähnlichen Portalen mit sogenannten Nachrangdarlehen. Eine Art von Kredit, die Verbraucherschützer und Stiftung Warentest allerdings für riskant halten. Der komplette Verlust der Geldanlage droht, wenn der Betreiber eines Bürgerenergieprojekts pleite geht. Dann nämlich werden andere Gläubiger zuerst bedient, die Privatanleger erst danach. Das heißt, Bürger können ihren gesamten Einsatz verlieren. Bis zu 10.000 Euro. Das ist pro Vorhaben die höchste Investition, die das neue Gesetz zum Schutz von Kleinanlegern erlaubt. Sind es hochriskante Darlehen, für die das Portal wirbt? Lisa Reinhardt wiegelt ab. Normalerweise wird diese Windkraftanlage ja für, sagen wir mal, einen Millionenbetrag gekauft und wir stellen einen Bürgerkredit von 300.000 Euro daran. Das heißt, dass es trotz allem eine relativ sichere Anlage ist. Hinter der jungen Marketing-Spezialistin drehen sich die Rotoren über der sanften Eifellandschaft. Windig oder nachhaltig? Wer als Kleinanleger wild entschlossen ist, Klimaschutzvorhaben mit Risikokapital auszustatten und dafür genug Geld übrig hat, der akzeptiert vielleicht, dass diese Geldanlage beides ist. Windig und nachhaltig. Denn die Investition kann gut gehen, muss aber nicht. Beim Bürgerwindpark Hinterweiler wird immerhin jährlich etwas vom Umweltkredit zurückgezahlt. Doch noch hat Leihdeiner Umwelt Geld kein zu Ende geführtes Referenzmodell vorzuweisen. Kai Voss-Henrich streift sich das Mikrofon vom Jackenrevers. Der Imagefilm ist im Kasten. Anke Petermann über die windige und gleichzeitig nachhaltige Anlage in Windräder und Photovoltaikkraftwerke mittels Energiegenossenschaft oder Bürgerdarlehen. Die Stromerzeugung allein ist aber nur der halbe Weg bei der Energiewende. Genauso wichtig ist der Transport des Stroms und die Speicherung. Hier schreitet die Forschung relativ langsam voran, aber erste Anlagen entstehen, wie jetzt in Schwerin, ein 20 x 20 Meter großer fensterloser Bau, in dem 26.000 Lithiumzellen lagern, zur vollautomatischen Speicherung und Einspeisung des Stroms aus erneuerbaren Energien ins Netz. Silke Hasselmann war in der Riesenbatterie. Kommen Sie kurz rein, dann machen wir Mini-Version. Genau. Sagt Just Bruchmann vom Ökostromanbieter WEMAG, der den Batteriespeicher betreibt. Letzte Person, die hier drin war, war am letzten Mittwoch unsere Reinigungskraft. Die hat leider ein paar Erdbeeren vergessen, deswegen habe ich hier von wunderschönen vergammelte Erdbeeren gefunden. Ansonsten ist hier keine Person in dieser Anlage. 24/7 komplett autonom. Die erste Anlage der Welt, die Regelleistung erbringt, ohne dass ein Mensch anwesend sein muss. Regelleistung, das ist eine wichtige Systemdienstleistung in der Energieversorgung. Denn um ein Stromnetz stabil zu halten, müsse immer genau so viel Strom eingespeist werden, wie gerade verbraucht wird. Wenn nun aber ein Kraftwerk ausfällt und plötzlich weniger einspeist oder wenn umgekehrt Wind- oder Sonnenkraftanlagen aufdrehen und wie verrückt produzieren, komme es im Netz zu Spannungsschwankungen. Damit die sich nicht bis zum Kollaps aufschaukeln, greife der Schweriner 5 Megawatt Akku binnen Millisekunden als Ersthelfer ein. Stellen Sie sich das vor wie eine Stimmgabel, die Sie am Tisch anschlagen, würde dann sehr, sehr lange vibrieren. Wenn man aber sofort einen Daumen drauf legt, kommt es gar nicht zu diesen harmonischen Schwingungen. Die fängt gar nicht an zu klingen. Genau das machen wir. Wir sind dafür da, kurzzeitig quasi schon explosionsartig sehr viel Leistung bereitzustellen für einen Zeitraum von maximal 15 Minuten, bis wir abgelöst werden durch die Sekundärregelleistung. Bislang sei das deutsche Hochspannungsnetz noch recht stabil. Treten Schwankungen auf, dann gleichen herkömmliche Kraftwerke sie aus. Doch Energiewende heißt auch mehr Strom aus Wind- und Sonnenlicht, vor allem im Norden. Die Anlagen produzieren aber unstetig. Folglich werde das Risiko von Spannungsschwankungen im Netz steigen, sagt der Mann von der WEMAG. So, kommen Sie rein. Wir treten in die kühle Herzkammer des Schweriner Batteriespeichers. Auf zwei Ebenen stehen 1600 Racks mit jeweils 16 Akkus, macht zusammen 25.600 Batteriezellen. Bei 20 Jahren liegt die sagenhafte Leistungsgarantie des koreanischen Herstellers Samsung. Möglich wegen der sehr stabilen chemischen Zusammensetzung der Lithium-Ionen-Batterien und wegen ihrer speziellen Nutzung, die das Berliner Unternehmen Unicos entwickelt hat. Dieses Akkusystem werde niemals vollständig aufgeladen, sondern immer nur zu etwa 50%, erklärt Just Bruchmann. Der eine Techniker bei der Installation scherzte, ihr macht hier ein Wellnessprogramm für die Akkus. Weil es sind immer sehr kleine Ströme, die quasi in die Batterie, in die Zelle, in die einzelne Zelle reingehen und aus der einzelnen Zelle entnommen werden. Ortswechsel. Unter der kürzlich erneuerten Hochspannungsleitung von Rostock-Schutow nach Wismar treffe ich Professor Harald Weber. Der Institutsdirektor für elektrische Energieversorgung an der Uni Rostock befasst sich mit der Frage, wie sich Mecklenburg-Vorpommern auf einen großen Blackout vorbereiten sollte. Denn würden Naturkatastrophen oder Anschläge zu einem totalen Stromausfall im ostdeutschen Hochspannungsnetz führen, dann würde die Versorgung Stück für Stück von Süd nach Nord wieder aufgebaut, mit Mecklenburg-Vorpommern am Ende. Stunden, ja Tage könnten die Wohnungen, Krankenhäuser, Unternehmen ohne Strom und Wärme bleiben, weil auch das Gasturbinenwerk in Schwerin und die großen Kraftwerke in Rostock lahmgelegt würden. Das Problem: Ein Kraftwerk sei für das Energieversorgungssystem so etwas wie der Motor für ein Auto. Fehlt die Stromzufuhr, so Professor Weber, dann geht der Motor aus. Beim Auto ist das gar kein Problem. Da setze ich mich einfach ins Auto rein, drehe am Schlüssel und dann habe ich im Auto ja eine Batterie. Und mit dieser Batterie habe ich unten drin einen kleinen Startermotor im Auto. Der treibt den großen Motor ganz kurz an, sodass der läuft. Und dann kann der große Motor wieder Energie und Leistung erzeugen, damit ich fahren kann. Unsere Kraftwerke haben weder eine Batterie noch einen Startermotor. Wenn ich von außen niemanden habe, der mir hilft, kann ich nicht von alleine wieder starten. Um im Bilde zu bleiben, da können nur ein Starterkabel helfen, das zur Batterie eines freundlichen Nachbarn führt, womit wir beim Batteriespeicher Schwerin wären. Dieses Starterkabel, das könnte für die Kraftwerke die neue Leitung sein, die hier von Schutow nach Wismar führt. Und von Wismar führt die Leitung ja weiter nach Schwerin. Wenn Schwerin zukünftig mit der Batterie, die sie ja dort hat, seine Gasturbinen anfahren kann, könnte mit dieser Leitung hier von Schwerin aus für das Kraftwerk Rostock, für das Kraftwerk Marienehe Kraft oder Energie hergebracht werden und die könnten dann starten. Das ist noch Zukunftsmusik. Zurzeit beobachtet die Fachwelt vor allem, ob ein Batteriespeicher wie jener in Schwerin mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand helfen kann, Wind- und Sonnenstrom sicher in das bestehende Netz zu integrieren. Gut, gehen wir ein Stück weiter. 5 Megawatt schafft der Schweriner Akkublock zurzeit, aber so Just Bruchmann vom westmecklenburgischen Betreiber. Wie Sie sehen, haben wir hier noch ein bisschen Platz zum Anbauen. Da könnten auch noch mal 2 hinkommen, ja. 5 Megawatt sind ja bisher auch eher eine überschaubare Größe für die Stromspeicherung. Aber ein Anfang mit dieser Anlage in Schwerin, die sich selbst als den größten Ökostromakku Europas bezeichnet. 15 Jahre nach Inkrafttreten des Erneuerbare-Energien-Gesetzes belassen wir es heute bei diesem Zwischenstand im Zeitfragen-Magazin.